Alpha-Scharniernetzwerker und Beta-Scharniernetzwerker. Auch Arnold Bergstresser kann auf eine abenteuerliche Vita verweisen, wie sie sich heute, Gott sei Dank, so nicht mehr abspulen kann. Eine Irrfahrt zwischen Welten und Weltanschauungen. Bergstresser ist als junger Mann Wandervogel und Mitglied in der Freideutschen Jugend. Ein Zusammenschluss von Studenten, die aus dem Kleinbürgertum stammen und sich von den elitären Burschenschaften fernhalten. Die Freideutschen sind schwärmerisch deutschnational, begeistern sich für die lyrischen Ergüsse des Kultdichters Stefan Georgel, den die Nazis zu Unrecht für sich reklamierten. Doch sie sind in sozialen Fragen realistisch und geneigt, mit der Arbeiterklasse eine Koalition zu bilden. So unterschreibt Bergstresser im November 1918 ein Manifest, in dem der Revolutionsregierung die Zusammenarbeit angeboten wird. Wir wollen Sozialismus. Wirtschaft und Besteuerung sollen von der Gemeinschaft zum Besten der Gemeinschaft geordnet werden, textet der junge Bergstresser. Ab 1928 erfüllt Bergstresser einen Lehrauftrag für Auslandskunde an der Universität Heidelberg. Die Beziehungen zum Ausland sind ihm ein großes Anliegen. Er ist einer der Mitbegründer des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, DAAD. 1937 muss Bergstresser aus Nazi-Deutschland in die USA emigrieren. Bergstresser ist ein echter Pechvogel. Denn bei Kriegseintritt der USA 1941 weiß man ihn sogleich als feindlichen Ausländer einzusperren. Im Februar 1942 kommt er wieder frei, um 1943 erneut interniert zu werden. Er gerät gleichzeitig unter Beschuss durch die jüdische Zeitung Der Aufbau aus New York und durch die Nazi-Sympathisanten von der American Legion. Schließlich hat Bergstresser dann doch ein paar gute Jahre als Professor an der von Rockefeller gesponserten Universität Chicago genießen können. Nach Aussage seines Schülers Manuel Sarkisians, der ihm nach Deutschland und zur DGAP folgt, hatte Bergstresser keine sehr gute Meinung von dem eher flachen kulturellen Niveau in den USA, weshalb er in Chicago seinen Studenten Goethe und die deutsche Kultur nahezubringen versucht. Zu diesem Zweck gründet er 1944 in den USA die Zeitschrift Deutsche Kultur und hält zusammen mit Albert Schweitzer 1954 in Aspen, im Bundesstaat Colorado, eine Goethe-Tagung ab. Wieder zurück in Deutschland ergeben sich für Bergstresser ungeahnte Entfaltungsmöglichkeiten. In der DGAP initiiert er das Jahrbuch für internationale Politik. Auf seine Initiative geht die Gründung der Akademie für politische Bildung in Tutzing zurück. Zudem ist er Präsident der deutschen UNESCO-Kommission. Die Einführung des Faches Gemeinschaftskunde geht auf Bergstresser zurück. Trotz seiner ambivalenten Einstellung zur Massenkultur der USA kann man ihn getrost als transatlantischen Scharniernetzwerker bezeichnen. Eine weitere begriffliche Unterscheidung muss hier vorgenommen werden. Scharniernetzwerker mit beträchtlichem Kapital in der Hinterhand nenne ich Scharniernetzwerker der Alpha-Kategorie. Demgegenüber ist Bergstresser ein Scharniernetzwerker der Beta-Gruppe. Darunter sind Scharniernetzwerker zu verstehen, die selber über kein relevantes Kapital verfügen, aber mit dem weichen Kapital ihrer Intelligenz die transatlantische Philosophie in Wissenschaft und Medien verbreiten. Denn Bergstresser stand nicht nur Atlantikbrücke und DGAP vor, sondern war zudem auch an der Gründung eines zweiten außenpolitischen Thinktanks der deutschen Transatlantiker beteiligt, nämlich der Stiftung Wissenschaft und Politik, kurz SWP, die 1961 bescheiden als Arbeitsgemeinschaft Wissenschaft und Politik angefangen hatte. Die SWP erwuchs zunächst aus dem Kopf des Bundesnachrichtendienstes BND. Warum ausgerechnet BND? Es gab im Bereich des Bundeskanzleramts keine andere Haushaltsposition, aus der diese Förderung hätte gewährt werden können, so die Antwort von Albrecht Zunker, der lange Jahre beim SWP tätig war.